Abschnitt 0 aus Melete. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Melete von Caroline von Günderode. Zur Einführung. Die Freunde der romantischen Literatur erhalten eine schöne, eigenartige Gabe. Ein bisher unbekanntes, fragmentarisches Werk der Caroline von Günderode wird hier zum ersten Mal bei der Wiederkehr des 100. Todestages der Dichterin vollständig veröffentlicht. Das sehr merkwürdige Schicksal des Büchleins ist erst von Erwin Rohde in seiner Monographie Friedrich Kreutzer und Caroline von Günderode, Heidelberg 1896, völlig aufgeklärt worden. Dort mögen die näheren Ausführungen nachgelesen werden. Man findet darin besonders auch über den eigentümlichen Titel des Werkes erwünschten Aufschluss. Hier genüge, dass die Bezeichnung Melete von Ion nach ausgiebigen Auseinandersetzungen mit Kreutzer endgültig von der sich sonst als Tian bezeichnenden Dichterin gewählt wurde. Kreutzer hatte das Werk auch bei den Verlegern des Wunderhorns, Mohr und Zimmer in Heidelberg, untergebracht. Der Satz war in Angriff genommen worden. Da setzte der unter so mysteriösen Umständen eingetretene jähe Tod der Günderode der Veröffentlichung ein Ziel. Alles, was von der Melete vorhanden war, wäre verschwunden, wenn nicht ein glücklicher Zufall das Unikum gerettet hätte. Denn in dem Archiv des Freiherrn von Bernus auf Stift Neuburg bei Heidelberg liegt, wie Rohde in einem Anhange seiner Schrift berichtet, ein Heftchen in blauem Umschlag, teils aus Druckbogen, teils aus Manuskript bestehend. Es stammt wahrscheinlich aus dem Nachlasse von Christian Schlosser und enthält folgende Bemerkung: Fragment eines unediert gebliebenen Werks von Tian, 1806. Vier gedruckte Oktavbogen und Abschrift des Korrekturbogens des fünften Bogens. Der Druck ward nicht über den fünften Bogen fortgesetzt. Die bereits gedruckten Bogen wurden supprimiert. 1806. Von den Gedichten hat Rohde in seiner Schrift einzelne zum Abdruck gebracht. Durch die ausgezeichnete Liebenswürdigkeit des Freiherrn von Bernus, an welchen ich mich brieflich wandte und welche mich hiermit meinen herzlichsten Dank ausspreche, ist mir nun das poetische Testament der Günderode überlassen worden, damit es in würdiger Gestalt ans Licht trete. Das Format wurde etwas größer als das des vorliegenden Originals gewählt. Der Druck ist im Gegensatze zum Original in deutschen Lettern erfolgt, weil eine altertümliche Antiquarschrift, die uns zugesagt hätte, nicht zu bekommen war. Die beigefügten Vignetten stammen aus dem alten Lager von Breitkopf und Hertel. Das schöne Porträt der Dichterin und die Ansicht ihrer Ruhestätte mit der gut lesbaren, von der Dichterin selbst gewählten Inschrift sind nach den Vorlagen aus den gesammelten Dichtungen Mannheim 1857 reproduziert worden. Um ganz getreu zu verfahren, habe ich umstehend noch ein Verzeichnis der von mir beseitigten Druck- bzw. Schriftfehler, welche im Original stehen geblieben sind, gegeben. Die ziemlich wechselvolle Orthographie und Interpunktion ist dagegen mit größter Genauigkeit innegehalten worden. Über den poetischen Wert der Dichtungen enthalten wir uns jeden Urteils. Doch werden zweifellos viele Gedichte, insbesondere die Schilderung der Götterdämmerung in den skandinavischen Weissagungen, auch von rein dichterischem Standpunkt aus betrachtet Interesse erregen. Ebenso lässt uns der Briefwechsel mit Eusebio, Kreutzer, tiefe Blicke in das innere Leben des schwärmerischen Mädchens tun. Die Ahnung des baldigen Todes wirft überall ihre düstern Schatten voraus. Die Versuchung lag sehr nahe, das aus dem Nachlass der Günderode im Taschenbuch der Liebe und Freundschaft von 1806 veröffentlichte Drama Nikator und die Geschichte eines Brahminen, abgedruckt zusammen mit Brieffragmenten der Tian, in den Herbsttagen von Sophie von La Roche, Leipzig 1805, Seite 22 bis 47, zum Neudruck zu bringen. Beide Stücke finden sich sonderbarerweise nicht in der übrigens längst vergriffenen Götzschen Sammlung von 1857. Das Bändchen wäre dann beträchtlich stärker geworden und an die Stelle des so jäh abbrechenden Fragments wäre gewissermaßen ein versöhnenderer Schluss getreten. Nach reiflicher Überlegung wurde davon Abstand genommen. Berlin im Herbst 1905, Dr. Leopold Hirschberg. Verzeichnis der beseitigten Druck- und Schriftfehler. Es wurde gedruckt, Seite 6, gläubig statt glaubig, Seite 19, Feuers statt Feners, Seite 24, Vergessene statt Vergessen, Seite 33, Taglang statt Taglang, Seite 45, Besiegen statt Besieget, Seite 58, Allein statt Aslein, Seite 59, Ja statt Neunjahr, Seite 69, Würden statt Würde, Seite 71, Auflösung statt Auflösung. Seite 25 wurde hinter das Wort Gehen ein Komma eingefügt. Ende von Zur Einführung. Gelesen von Alice Stein.